Gesicht, vor der Flaute in meinem Kopf. Wer drückt denn zuerst auf den roten Knopf? Ich sehe Häuser, Städte, ja ganze Länder brennen. Und Menschen, die vergeben und ihr Leben retten. Ein paar Berlin mit Raketen, selbst ins Wasser. Bei uns waren die Dinge schon vom Laster. Falschen Farbe tanzt nicht mehr zu dir. Solange ein Kind noch am Hunger krepiert. Hey, halt dich bloß nicht raus. Hey, halt dich bloß nicht raus. Krieger haben der Menschheit nur Angst und Schrecken gebracht. Die Rüstungsindustrie hat mehr Umsatz gemacht. Abschreckungsbomben können noch mal explodieren. Es sind Mörder, die das nicht kapieren. Atomwaffenfreie Zonen brauchen wir. Nur das garantiert den Frieden hier. Die Nachrüstung werden wir nicht zulassen, auch wenn uns dann die Ampel verlassen. Ey, halt dich bloß nicht raus. Ey, halt dich bloß nicht raus. Sondern tu was. Ohne große Worte schicken wir in arme Länder endlich Nahrungstransporte. Atomwaffenfreie Zonen brauchen wir, und das garantiert den Frieden.